Odessa ist so schwarz wie das Schwarze Meer. Vom nämlichen Gewässer hat sie auch das wilde Heer. Natascha aus Odessa mit dem Blick so hart wie Erz. Sticht schärfer wie ein Messer und barmherzig in mein Herz. Au! Wie das brennt und sticht, jetzt zieht sie mich an. Au! Das verträgt ja nicht selbst der stärkste Mann. Natascha aus Odessa, mir wird schwarz wie das Schwarze Meer. Und wird mir nicht gleich besser, bringt mir einen Wodka her. Wodka her, Wodka her, Wodka her.